Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Pubertät. Ich frage euch, wie war oder ist diese Zeit bei euch so gewesen? Oder wie ist diese Zeit? Was war das Schönste damals und was war das Schwierigste? Wie war der erste Sex? Wie viel Pickel hattet ihr? Hat der Stimmbruch euch vielleicht einen Strich durch die Rechnung gemacht in Sachen große Gesangskarriere, Knabengesangskarriere oder sowas. Und ich würde gerne natürlich mit Leuten reden, die gerade mittendrin sind in dieser Zeit. Wie erlebt ihr diese heiße oder auch weniger heiße Phase eures Lebens? Also Pubertät 0130 2911 und die Faxnummer, das war gerade die Telefonnummer, die Faxnummer 0130 11 51 22. Helge ist der erste heute Nacht, 29 Jahre alt. Ja, hallo. Helge. Domian. Ja. Hey. Ich meine, ich kann nicht mehr über was Erstes erzählen, aber bei mir lief die Pubertät eigentlich ganz normal ab, bis auf die Tatsache, dass ich schwul bin. Aha. Warst du das damals auch schon? Nee, gar nicht. Irgendwie, man hat ein bisschen versucht, sich für Frauen zu interessieren und das hat auch geklappt. Mhm. Aber irgendwann hat es umgekippt. Aha. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich eine Vorliebe für Windeln habe und dass ich das sehr gerne trage. Dieses hast du während der Pubertät, in welchem Alter ungefähr? 15, 16. Mit 15 Jahren hast du deinen Spaß entdeckt an Windeln? Ja, genau. Wie hast du das entdeckt? Naja, ich habe irgendwie so bei Drogerien und so geschaut und habe das dann im Sand gefunden, auch bei Kindern und so. Mhm. Und habe das dann irgendwann auch gekauft. Also du bist dann im zarten Alter von 15 Jahren in eine Drogerie gegangen und hast Windeln gekauft. Ja. Ist ja schon auch eine Aktion, ne? Ja, ein bisschen unsicher war ich schon. Ja. Aber heute ist es überhaupt nicht mehr unsicher. Und ja, und dann habe ich das gekauft und getragen und hatte da Spaß daran. Kannst du dich an dein erstes Windelerlebnis erinnern, an dein erstes Windelmal? Also als 15-Jähriger schon, aber als ich war relativ früh trocken wohl. Und da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee, das meinte ich jetzt auch nicht. Anderthalb Jahren wohl trocken. Ja, nee, das meinte ich. Ich meinte jetzt auch nicht die wirkliche Windelzeit, also die als Säugling. Ja, wobei ich relativ früh trocken war. Also ich war wohl vielleicht rührt es auch daher, dass ich da eben, ja. Also ich meinte diese 15 Jahre Geschichte da. Wobei also hast du die erst mit Plastiktüten gemacht und mit Handtüchern. Mit Plastiktüten zuerst? Ja, und Handtüchern. Was hast du mit Handtüchern und Plastiktüten gemacht? Nein, das müsst ihr aufsaugen, nicht? Also wollte das Wasser lassen und habe dann eben, Also, im Klartext, das ist so, dass du das damals in der Pubertät entdeckt hast, dass es dir Spaß macht, in Windeln reinzumachen. Ja, aber also nur flüssig. Nur flüssig. Und ich vermute, dass es dann auch noch kombiniert ist mit einer gewissen sexuellen... Irgendwann kam dann eben das Onanieren dazu. In welcher Reihenfolge geht das? Erst das Onanieren und dann das Wasser oder umgekehrt? Umgekehrt. Erst Wasser lassen und dann ein bisschen tragen und dann onanieren. Mhm. Und dann duschen. Lässt du die Windel beim Onanieren an? Ja. Ja. Ja, schon. Kannst du erklären, natürlich, wenn das Leute hören, die mit so Dingen nichts am Hut haben, die schütteln den Kopf, wird dir wahrscheinlich ganz oft schon passiert sein, wenn du das irgendwo erzählt hast, wenn du es überhaupt erzählst. Kannst du das erklären oder jemanden so ein bisschen begreiflich machen, der damit nichts am Hut hat, woher so eine sexuelle Erregung von so einem Stückchen Windel kommt? Also es ist halt so, es ist schon schön, wenn man das anzieht und das Knistern zum Beispiel mag ich ganz gerne. Und es wird halt dann auch sehr warm und das ist einfach eine Körperwärme, nicht? Die auch von einem selber eben kommt. Mhm. Letztendlich kann man es natürlich nicht erklären, ne? Weil es eine ganz subjektive Sache ist. Und dieses hast du in deiner Pubertät erkannt. Nun hast du gerade am Anfang gesagt, dass du schwul bist, auch schwul bist. Kam die Erkenntnis, dass du auf Windeln stehst, noch vor der Erkenntnis, dass du schwul bist? Ja. Eindeutig. Und also das Problem ist natürlich, dass ich natürlich nicht immer das so tragen kann, wie ich will. Mhm. Also ich kann es ja nur in meiner Freizeit machen. Mhm. Ich arbeite bei einer Bank, also ganz nervös. Mhm. Und ich muss es dann in meiner Freizeit machen. Mhm. Ich möchte nochmal, unser Thema ist ja Pubertät. Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, wenn man mit 15 Jahren, mit 15 Jahren so das entdeckt an sich. Hat dich das irritiert damals? Ja, sicher. Jeder hat irgendwo einen Fetisch. Mhm. Und bei mir ist das eben ein bisschen dieser, ja. Du konntest dich ja in dem Alter vermutlich auch mit niemandem darüber austauschen, ne? Nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Hast du den Eindruck damals gehabt, ich bin krank, ich bin pervers? Ja, also es war dieser Gedanke, pervers zu sein. Ja. Wobei ich heute sagen muss, also man setzt sich auch damit auseinander und man versucht es auch zu verarbeiten. Mhm. Und es ist eben auch wahrscheinlich, wie gesagt, eine Art Fetisch und es ist wahrscheinlich auch, ja, eben eine gewisse Vorliebe, die man hat. Und wie alt warst du, als du es dann zum ersten Mal jemand anderem erzählt hast? Sehr alt, also wohl schon 24, 25. Also das war dann lange nach dieser Zeit. Ja, sehr, sehr, sehr lang. Waren diese Experimente in der Pubertät also auch... 15 Jahre fast. Ja. Ja, waren diese Experimente in der Pubertät auch begleitet mit der großen Angst, erwischt zu werden? Ja. Wobei ich das Glück hatte, dass ich, also ich habe geschiedene Eltern. Mhm. Und dass es dann eben ganz einfach war, weil eben Mutter arbeiten musste. Mhm. Und dann konnte ich jeden Tag über machen, was ich wollte. Mhm. Aber ich weiß noch, also ich habe dann natürlich auch Windeln gekauft und habe sie dann versteckt, zum Beispiel irgendwo, so Spielzeugkästen, die man so hat, da gibt es so Hohlräume. Und da habe ich sie dann anfangs versteckt. Aber das wurde wohl nie entdeckt. Das wäre natürlich hart gewesen, ne, wenn die Mutter die Dinger da irgendwo gefunden hätte. Ärgerlich, also im Nachhinein ärgerlich. Ja. Das war deine große Entdeckung in dieser Zeit, was deine Person angeht, deine Sexualität angeht. Ein bisschen schon, ja, wobei das Interessante war natürlich dann festzustellen, dass ich auch wirklich schwul bin. Also, dass ich nicht nur Männer attraktiv finde, sondern eben auch... In welchem Alter kam das dann? Oh, da war ich auch schon ziemlich alt. Das war auch nach der Pubertät. Ja, deutlich 22. Ich danke dir sehr herzlich. Wobei ich also nie an einem Mann ist dann so interessiert hat, dass er Windeln tragen muss. Also das war dann ganz uninteressant. Hast du einen Freund im Moment? Zurzeit nicht, nein. Ja. Aber in der letzten Beziehung habe ich das gestanden und da mochte es zwar nicht, aber er hat es akzeptiert, dass ich dann von Zeit zu Zeit mir das Vergnügen bereite. Das ist ja natürlich toll. Ja, so ist das auch völlig in Ordnung. Ja, das ist auch sehr schwierig, so jemanden zu finden. Ne? Ja, wobei ich ja nicht auf Dirty stand. Also, ich wollte da nicht, dass er das auch macht und dass er da irgendwas Unanständiges macht. Lieber Helge, danke, dass du uns das erzählt hast. Ja. Alles Gute. Viel Glück. Tschüss, danke. Tschüss. Ihr Lieben, wie ihr das wahrscheinlich jetzt mitbekommen habt, unser Thema heißt Pubertät heute Nacht und erzählt mir alles aus eurer Pubertät, was euch da irgendwie prägnant in Erinnerung ist. Zum Beispiel wird das jetzt Felicitas machen, die ist 24. Hallo. Hey. Hi. Erstmal, deine Sendung ist 1A. Dankeschön. Bitteschön. Und meine Pubertät, die ist katastrophal verlaufen. Oh, warum? Ja, irgendwie, was ich ja vorhin schon vorweg gesagt hatte. Wir haben ja noch nicht miteinander geredet, ne? Insofern weiß ich das gar nicht. Ja. Also, mein erstes Mal, das war mit 13. Mhm. Ja, und der Junge, der junge Mann war 18 Jahre alt. Mhm. Ja, und meine Eltern hatten das nicht geduldet und seine Eltern eben halt auch nicht. Ja. Und wir mussten das Ganze eben halt heimlich machen. Ist das von ihm ausgegangen? Von uns beiden aus. Also ich hatte mich damals schon, also war ich noch jünger, da war ich 9 oder so, da war ich schon verliebt in ihn. Mhm. Und mit 9 hat man gedacht, ist nichts. Mhm. Irgendwie, ja, und dann kam das eben halt... Mit 13. Mit 13. Und wie war's? Offensichtlich nicht so schön. Doch. Das war sehr schön. Ja, weil du gerade sagst, die Pubertät war, das war alles nicht so doll bei dir. Ja, so jetzt die Ausbrüche, die Gefühlsausbrüche, die man eben halt hinterher hat. Und auf jeden Fall fand ich das total schön. Also es war vorbereitet, wir wussten, unsere Eltern sind nicht da. Mhm. Und dann haben wir das alles genau geplant, dann und dann machen wir das. Mhm. Und ja, ich kann mich sogar noch an den Datum erinnern. Nämlich? Doch, wirklich. Sag mal. Das ist der 12. Dezember gewesen. 12. Dezember, im kalten Monat Dezember. Ja, im kalten Monat Dezember. Da kam dich die heiße Liebe. Ja. Ja, und wir hatten das alles schön. Wir hatten vorher gegessen, oben bei ihnen zu Hause Spaghetti. Mhm. Und dann, dann sind wir runter in sein Zimmer. Ja, und dann, wie das eben halt anfängt mit Küsschen hier und Küsschen da. Und dann, dann haben wir das auch ganz zärtlich vollbracht. Ja, hattest du... Ein Orgasmus schon beim ersten Mal? Nein, ich denke nicht. Nee, nee. Ja. Es war schon ein kribbeliges Gefühl, aber ich denke, mein Orgasmus war das nicht, nein. Aber das Ganze hat dich schon sehr interessiert und da hast du gedacht, könnte man nochmal machen. Ja, ja klar. Bist du denn mit diesem Typ dann zusammen gewesen auch eine Weile? 2,5 Jahre waren wir zusammen. 2,5 Jahre? Mhm. Obwohl ihr ja doch zeitlich ziemlich weit auseinander wart. Ne? In dem Alter ist das viel. Von 13 auf 18 ist eine ganze Stange Zeit. Ne? Ja, er hat mir auch hinterher sehr wehgetan. Er hat dann eine andere Frau kennengelernt. So sind die Männer. Ja, und eben halt dieser Druck von unseren Eltern eben halt auch, die haben das nicht geduldet. Und dieses ist eigentlich eine gute Erinnerung an die Pubertät, ne? Ja. Dieses erste Mal. Nun sagtest du gerade anfänglich, ja, da waren auch viele unangenehme Sachen. Was ist dir am unangenehmsten in Erinnerung aus deiner Pubertät? Ja, eben halt der Stress zu Hause immer und irgendwo habe ich das nie verstanden, was man auch in dem Alter mit 15 oder mit 16 nicht versteht. Ich meine, gut, ich muss dazu sagen, in der pubertären Phase bin ich halt noch schwanger geworden. Mit 16 und habe dieses Kind auch bekommen, was gestern auch 7 Jahre alt geworden ist. Eine ganz junge Mutter. Ja, eine ganz junge Mutter, verdreifacht jetzt. Ja, und das hat eben halt sehr viel Stress miteinander gebracht. Ja, dann war deine Pubertät ja schlagartig eigentlich zu Ende, ne, mit der Geburt des Kindes. Ja, ne? Das hat mein ganzes Leben umgeworfen. Das glaube ich, ja. Muss ich sagen, aber irgendwo hat es sein Gutes gehabt. Du hast jetzt ein 7-jähriges Kind. Mhm. Das ist ja auch gar nicht mehr so ganz lange hin, bis dieses Kind jetzt in die Pubertät kommt. Hast du aufgrund deiner eigenen gemachten Erfahrungen jetzt irgendeine Erziehungsmaßregel, wie du dich deinem Kind gegenüber verhalten wirst? Was jetzt so... Ich meine, beim Jungen ist das, wenn ich jetzt ein Mädchen hätte, dann würde ich schon ein bisschen härter durchgreifen. Aber beim Junge ist das irgendwo... Naja, die machen eh das, was sie wollen. Ja, ich meine, gut, ich habe auch gemacht das, was ich wollte. Mhm. Aber ich denke mir, Mann, ich lasse ihn eigentlich ziemlich locker an der Leine. Das ist, glaube ich, auch das Allerbeste, ne? Und ich denke mir, Mann, wenn man zu streng ist, das bringt nichts. Mhm. Ich kann mich gut, also dieses Thema Pubertät ist ja nun, weiß Gott, nicht nur fixiert auf Sexualität. Nicht wahr? Ich erinnere mich an die Zeit, also meine Zeit, dass es da schlimme Phasen, so auch des Grübelns gab, so was Sinn des Lebens angeht und Lebenssinnlosigkeit, keine Perspektive. Also das war auch eine Zeit, an die ich nicht so gerne zurückdenke. Abgesehen von den ganzen sexuellen Dingen, die da auf einen einströmen. Aber einfach nicht zu wissen, wo steht man so in der Welt und wo soll es hingehen und warum überhaupt alles. Ne? Also ich habe in meiner Zeit von 14 bis 16 habe ich eigentlich so viele Träume gehabt, also was ich nicht alles machen wollte. Hatte ich auch, aber die brachen dann irgendwann auch wieder ganz schnell wieder zusammen. Ja, genau, und dann stand ich da und dachte, oh Gott, was wird nur werden? Ne? Und dann war auf einmal wieder gar nichts, dann hatte ich schulische Probleme, ich dann keinen Bock drauf und irgendwie musste man sich dann doch eben wieder rappeln und zu Hause eben halt, ich habe auch mal das Gefühl gehabt, dass meine Eltern mich nicht verstanden haben. Haben, glaube ich, alle in dem Alter, die meisten hatte ich auch. Das war eine Riesenwand zwischen mir und meinen Eltern. Und ich fand es furchtbar, das betrifft natürlich hauptsächlich die Jungs, ich hatte... Ach, ich weiß nicht, 3000 Pickel in meinem Gesicht. Und ich habe es gestern meinen Kollegen noch erzählt, als wir über die Sendung hier gesprochen haben, über heute, dass ich manchmal nicht irgendwo hingegangen bin zu einer Verabredung. Das ging aber auch noch ins 17., 18. Lebensjahr hinein, weil ich dann wieder so einen dicken Oschi auf der Nase hatte. Ja, heute lacht man drüber. Damals war das richtig existenziell. Ich fand das richtig schlimm und habe gedacht, so findet dich kein Mädchen attraktiv. Ne? Ja, ich kenne das Problem von meiner Schwester und die hat es genau umgekehrt gehabt. Also mit ihrem Freund damals. Und guck mal, ich habe schon wieder was auf der Stirn gekriegt. Und die anderen sehen das unter Umständen gar nicht so krass, wie man es selbst sieht. Ne? Ja, man fühlt sich irgendwie im Innersten überhaupt nicht wohl. Was ich alles gemacht habe, mit Vitamin A-Säure und UV-Bestrahlung. Nomaderm. Fürchterlich, ja. Ja, ich kenne das alles, aber ansonsten würde ich sagen, ist die eigentlich locker verlaufen, nicht? Und auch, es hat auch ein gutes Ende genommen. Ja, mittlerweile dreifache Mutter. Na, wunderbar. Ganz toll. Felicitas, danke für den Anruf und alles Gute weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Mario am Telefon. Ja, hallo Jürgen. Hi, 21. Ja. Du bist aus der Pubertät seit wie vielen Jahren? Seit genau, so genau kann ich das nicht sagen. Einem halben Jahr ungefähr. Nein, etwas länger her. Nicht so ungut. Auf jeden Fall. Meine Geschichte, also die hatte ich so im Sommer 90 abgespielt, da war ich so 13, 14. Aha. Ja, und diese heiße Phase, die schon angesprochen wurde, das war aber mein, also ich weiß nicht, wie es so ist, verzeih. Also diese heiße Phase war bei uns auch am Laufen, bei mir und meinen festen Freunden. Ja. Und wir ließen keine Gelegenheit aus, Mädchen kennenzulernen und auch mit denen uns herumzutreiben. Auf jeden Fall ging dann eines Tages das Gericht darum, dass es ein Mädchen gab, das uns sehr gut bekannt war, das praktisch für jeden die Beine breit machte. Also das heißt, groß drum herum reden. Ist natürlich in dem Alter eine hochbrisante Information, ne? Ja, die man gerne aufnimmt. Ne? Ja, also das haben wir auch sehr positiv aufgenommen. Ja. Dann haben wir das so arrangiert, dass der Jüngste von uns fünf... Wie viel? Fünf seid ihr? Zu fünf waren wir damals. Also wir waren so eine kleine Clique. Mhm. Wie alt war der Jüngste? Der Jüngste war 13. Ja. Und die anderen? Der Rest 14 oder 15. Ja. Also ja, also wir hatten das so arrangiert, dass dieser Jüngste mit diesem Mädchen zusammenkommen sollte und dass wir die halt dann nacheinander vernaschen. Mhm. Und dann saßen wir eines Tages bei uns am Speicher in so einem Dachgeschoss. Ja. Und ja, wir waren nur zu viert und der eine Freund trieb sich mit der herum. Wir wussten nicht, wo er war. Ja. Und dann kam er zufällig dann rein. Zufällig? Ja, zufällig. Wir wussten wirklich nicht, dass er kommt. Ach so. Also wir waren ab und zu da oben und haben dann was geredet und halt so in so einem Treffpunkt gewesen. Und dann kam er hinein und wir saßen auf so einem Sofa, da gab es auch so ein Sofa. Und ja, wir haben uns dann alle so ziemlich unauffällig erhoben vom Sofa, gingen dann in die andere Ecke des Dachgeschosses. Und er hat sich dann mit der dann hingesetzt, hat sich gemütlich gemacht. Und ja, halt dann hat sie dann halt ausgezogen, sie hat ihn ausgezogen. Obwohl ihr dabei wart? Wir waren dabei, wir haben alles live gesehen. Und die Frau... Und die Frau wusste das auch? Die Frau wusste, sie hat alles gesehen. Und wie alt war das Mädchen? Die war auch so 14. Also auch so 14? In unserem Alter. So, dann wart ihr da ein paar Meter entfernt und die haben sich nackt ausgezogen? Ja, die haben sich nackt ausgezogen. Für uns war das erstmal voll das Erlebnis, weil wir hatten vorher noch nie ein nacktes Geschlechtsteil gesehen von der Frau. Spektakulär. Auch noch irgendwelchen Pornobildern. Ja. Ja, und dann, was haben die gemacht miteinander? Ja, die haben richtig gepoppt. Ja, und ihr Jungs, ihr standet doch dann da wahrscheinlich, die Hose platzt aus allen Nähten, oder? Nein, ich muss sagen, bei mir, also ich kann jetzt nur von mir selber reden, bei mir, also ich habe das irgendwie sehr negativ aufgefasst. Irgendwie dann mit den ganzen Freunden herum, ich sehe meinen Freund da. Ja. Also ich selber, andere waren lachen, also es war sehr komisch, also wir haben es sehr komisch aufgefasst. Mhm. Habt ihr euch eher geschämt auch ein bisschen? Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich eher geschämt. Ja, ja. Und die Frau hat also auch kein Anschein gehabt, dass, also von Scham irgendwie oder so. Mhm. Also der hat das irgendwie auch, glaube ich, gefallen. So. Weil die waren eigentlich auch sehr gut aussehen, die Jungen, muss ich dazu sagen. Ja, so, jetzt war die Szene vorbei, die waren fertig, die beiden. Nein, es geht noch weiter. Ach so. Und dann macht die, also der Junge hatte keinen Samenerguss, also er hat nicht, er hat keinen Orgasmus. Mhm. Und er machte dann so Gesten zu uns, dass der nächste Jahr kommen sollte. Mhm. Und der Älteste war vom Rudel, sollte ich zwar dann als nächstes kommen, aber ich hatte irgendwie Hemmungen, ich wollte das nicht. Mhm, ja. Und da war der Nächste dran, kam dann noch einer. Mhm. Und sie lag dann da, hatte ihre Hand vorm Gesicht und fragte dann halt immer nur, wer ist denn jetzt dran? Das ist ja heftig. Und sie machte also auch keine Gestalten, also keiner soll jetzt denken, dass das irgendwie eine Gewaltaktion war. Mhm. Sie saß da, Beine offen, lag da, Beine offen, Hand vor den Augen. Also, haben das alle Jungs dann außer dir gemacht? Ne, ich auch. Du hinterher auch? Ich auch, ja. Du konntest dann doch nicht mehr an dich halten. Nein, das ist einfach nicht wahr, wir sind auch so eine Zwangsaktion. Klar, natürlich, aus dem Gruppenzwang, ne? Ja, ja, also... Warst du der Letzte von den Jungs? Der Vorletzte. Der Vorletzte. Der Vorletzte. Ja, und wie hast du das dann, hat dir das denn Spaß gemacht? Nein, absolut nicht. Also das war mein erster sexueller Kontakt, den hätte ich mir, glaube ich, damals irgendwie auch anders vorgestellt. Hast du denn überhaupt einen hochbekommen? Ja, hab ich. Das schon, Hast du einen Orgasmus bekommen? Nein. Oder? Nein. Keiner von uns. Keiner von uns. Also war das allen letztendlich schon unangenehm, ne? Nein, es war halt eigentlich nur so eine Rein-Raus-Aktion. Wir wussten nicht, was der Spaß am Sex Wirklichkeit heißt, sondern halt nur, wir wollten dieses Rein-Raus. So, jetzt waren alle Jungs durch irgendwann. Ja. Und dann hat das Mädchen sich angezogen und ist gegangen. Ja, ist gegangen und wir haben uns dann totgelacht. Schon eine Stunde. Und diese Aktion hat sich aber nicht nochmal wiederholt, oder? Nein, nicht mehr. Also keiner von uns hat mit diesem Mädchen nochmals geschlafen oder je. Also deine Erinnerung daran ist eher schlecht, ne? Ist eher schlecht, weil ich habe mir meinen ersten Kontakt anders vorgestellt, wenn ich jetzt heute daran zurückdenke. Ist es sogar so schlecht gewesen, dass dadurch du erstmal wieder ein bisschen mehr Abstand so von Sexualität bekommen hast und du vielleicht sogar verängstigter geworden bist? Kann das sein? Hat sich eigentlich nicht so bemerkbar gemacht. Wie lange dauerte das dann? Wie lange dauerte das denn, bis dann der erste Kontakt, dann, der dir auch Spaß gemacht hat, stattgefunden hat? 3 Jahre. 3 Jahre, also mit... Also schon eine ganz Zeitspanne vergangen, würde ich sagen. Ja. Also es war kein sehr schönes Erlebnis. Ja. Es war halt sehr komisch und wenn wir heute drüber reden, lachen wir halt darüber und so. Aber es ist schon abgefahren, ne? Es ist schon abgefahren. Also, wobei man immer wieder solche, so im Freundeskreis solche Stories hört, wo man denkt, das ist ja Wahnsinn, dass es sowas gibt. Richtig, ja. Also wir hatten zwar darüber gesprochen und so, aber wir wollten halt, wir waren in so einer Fantasiewelt, aber wir wussten, wir dachten nie daran, also dass sowas mal passieren würde. Dass wir wirklich mal zu fünft an einer Frau ran dürfen, Mädchen ran dürfen. Also ich habe nur sowas so deftig, wie du es jetzt geschildert hast, noch nicht erlebt damals, oder nicht erlebt, aber was Ähnliches. Da war ich noch ganz klein, da war ich 7 oder 8 Jahre alt und wir waren noch eine Clique von ein paar Jungs und es gab auch ein Mädchen in der Umgebung, aus der Schule, die, man wusste, wenn man der, also es ging so das Gerücht, wenn man der irgendwie ein paar Groschen gibt, dann entblößt die sich. Also. Und das haben die gemacht. Wir haben die dann irgendwann, wir hatten so eine Bude im Wald und dann haben wir die eingeladen dahin und hat die, ich weiß es nicht, 20, 30 Pfennig vielleicht bekommen. Und ihr wart auch zu mehreren? Wir waren mehrere Jungs, ja, 4 Jungs. Und dann hat die sich ausgezogen und dabei blieb es dann aber auch. Ne? Und wir haben dann das alles bewundert, ne? Weil wir das vorher natürlich auch noch nie gesehen hatten und fanden es ungeheuer erotisch. Ich weiß noch, dass ich, obwohl ich da 7, 8 Jahre, also sehr jung noch war, im höchsten Maße erregt schon war. Und dann, also wir hatten damals um diese Zeit auch schon so Händchen halten und so mit anderen Mädchen, die bei uns in der Umgebung gewohnt haben und auch vielleicht ein bisschen Küsschen und so, aber mehr nicht. Und das war für uns ein sehr großer Schritt, sag ich mal, für alle. Glaube ich, ja. Ja. Und keinem hat das, glaube ich, so richtig Spaß gemacht. Ja. Viele haben auch geblufft, da. Die haben dann gesagt, boah, ich hat mir Spaß mit und so. Ich habe es aber jedem angesehen. Ja, ja. Keiner. Wenn wir heute darüber reden, jeder kommt langsam mit der Sprache heraus. Ja. Das ist keinem Spaß gemacht. Mario, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Ciao, ciao. Ciao. Michael, 20 Jahre. Wir gehen mit dem Alter ein wenig runter, von 21 auf 20. Hi. Ja, grüß dich. Ja. Ja, also ich habe meine ersten sexuellen Erfahrungen in der Pubertät mit dem Lattenrost gemacht. Mit dem Lattenrost? Ja. Da habe ich mal irgendwann in so einem Buch gelesen, Geschichten aus dem Gefängnis, und da habe ich das umgesetzt. Ja, und zwar dann Lattenrost, Matratze, und habe also dann so meine, mehr oder weniger meine Maschine gebaut. Wie Maschine gebaut? Ja, mit so einem Bild aus einer gewissen einschlägigen Zeitung. Ja. Und hab dann auch irgendwann darüber, auch heute lache ich darüber, ja. Also es ist jetzt, ich bin also nicht Mitte 20, ich bin Ende 20, ja. Ach, du bist Ende 20 schon? Ja, ja. Achso, dann habe ich das falsch hier wahrgenommen. Okay. Und hab dann dieses Ding auch weiterhin vermietet. Ja, Moment, was für ein Ding? Ich verstehe nicht, was für eine Maschine. Mittels eines Lattenrostes. Ich hatte einen Lattenrost. Ich lache heute drüber, ja. Weil dieses Ding existiert heute noch und ich schäme mich noch dafür, gegenüber meinen Eltern. Ja, du brauchst dich jetzt hier bei mir nicht zu schämen. Aber nein, du musst, nehme es will, nein. Nein, du musst es mir erklären. Folgendermaßen ab, pass auf. Ein Bett. Ja. Ein Lattenrost. Ja. Wo man drauf liegt. Na klar. So, da sind Federkerne drin. In diese Federkerne wird ein Bild eingebaut. Ja. Und in diesen Federkern ein Loch. Ja. Wird das Rad rausgeschnitten. Ja. So, dann kann man den, damit das nicht so wehtut oder damit man keine Verletzungen hat am Geschlechtsteil, ja. Erst mit Schaumstoff, später mit Styropor. Jetzt verstehe ich allmählich. Ich habe nur nicht genau verstanden, wo das Bild angebracht ist. Ja, das Bild liegt ja dann ungefähr so in Augenhöhe. In Augenhöhe, achso, das wird da irgendwie angeklebt oder? Und runtergelegt. Achso. Also, je nachdem, jeder konnte sich dann später mein Bild mitbringen. Das ist ja verrückt. Wie alt warst du da, als du das gebaut hast? Ach, immer 12. Also ich habe dieses Buch gelesen mit 13, 14. Gebaut habe ich das vielleicht so mit 14, 15. Mhm. Was für ein Buch war das, in dem du das gelesen hast? Das war von Werner Scheu in Haft, also im DCV-Verlag. Ja, die haben das da so gemacht dann im Knast. Im Knast, ja. So, du hast die in dem Alter... Das existiert heute also noch. Und benutzt du es heute auch noch? Nein, Himmelswillen, nein, ach, ist das schon 10 Jahre her. Sag, Michael, du hast zu Hause gewohnt, na klar, ne, in der Zeit. Ja, klar. Ja, hat deine Mutter das nicht gesehen oder dein Vater? Nein, wie denn? Ja, nun gut, wenn die waren selbstständig, die waren... Die hat doch mal irgendwann das Bett gelüftet oder gemacht. Oder nein, ach, habe ich ja alles gemacht. Was hast du alles gemacht? Mit meiner Schwester zusammen, ja. Ah ja. Wir hatten also zwei getrennte Zimmer und also mein Zimmer durfte keiner rein, aber ich wohne grundsätzlich immer abgeschlossen und... Ja. Und dann hast du dich dann da oft dann auf dieser deiner Lattenrostmaschine vergnügt. Ja, so mich nicht. Das ist ja abgefahren. Hast du das denn damals dann auch gleich deinen Freunden oder Kumpels gezeigt oder erzählt? Ja, ich sag mal, irgendwann kam dann so, kommen dann auch so in der Pubertät oder in so einer Schulklasse dann so gewisse Sachen auf in der Clique. Ja. Ja, wie viel hast du denn und wie viel kann man denn und wie weit? Ihr weiß jetzt nicht, ob das angebracht ist. Gab es denn auch schon mal Lattenrost-Partys? Bei dir im Zimmer? Ja, sicher. für 3 Mark. Du hast also damit dann... Irgendwann bin ich dann hergegangen und hab gesagt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr 3 Mark. Und bist du denn in dem Zimmer geblieben oder bist du rausgegangen? Ja, da kriegst du, ich sag mal so als Teenie, da kriegst du also ganz normal ab, ja. Ja, ist das ja egal, ne? Dass man da relativ locker und drauf. Und da sind Kinderorgien gelaufen oder so, aber das war irgendwie so ein Gag. Du, ich hab meine Mark ja nicht verdient, mehr oder weniger. Ja. Ja, und irgendwann hatte ich dann mal so viel zusammen, dass ich aus dem Puff gehen konnte. Echt, ist das wahr? So hast du das, den Grundstock finanziert dadurch? Ja, so mehr oder weniger, ja. Ja. Und dann konnte dann kein Lappen rosten, ist dann erst schon eine Frau. Wie kommt es denn... Das hat absolut nicht geklappt, ne? Ja, wie kommt es denn, dass du das Ding heute immer noch hast? Ist auch ja, warum? Weil das Bett nie weggebracht worden ist oder Lattenrost nie gewechselt worden ist. Ich bin auch relativ sehr früh ausgezogen, ich bin ins Ausland, beruflich und oder lehrmäßig. Mhm. Ja, und deswegen, das Ding existiert also heute noch und ist immer wer weiß, vielleicht... Wenn ich in dieses Zimmer komme, vielleicht nehme ich also automatisch die Matratze hoch und dann sehe ich da noch diese gewissen Sachen da. Vielleicht kannst du es ja irgendwann nochmal gebrauchen, man weiß ja nicht. Oh, nehmen wir es für, nee. Michael, alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. Andreas, 38. Ja, hallo, Domian. Hallo, Andreas. Ja, du, ich habe da auch eine ziemlich lustige Geschichte. Also meine Pubertät, die war ja auch mit Millionen Pickel im Gesicht und allen möglichen Sachen. Aber die war relativ, sagen wir mal, nicht so kompliziert, weil, naja, für mich war sie ja vielleicht nicht so kompliziert, weil wir hatten damals, also ich bin sozusagen ein Ureinwohner der DDR, sozusagen, groß geworden. Und wir hatten ja keine Sexzeitschriften und sowas, gab ja alles nicht. Und Sexfilme und all so eine Geschichten gab es ja nicht. Und wir hatten uns ja dann wo wir denn in diese kritische Zeit kam so vielleicht so auf Spiele mit Kinder, also unter Kinder so beschäftigt und so. Und dann hatte ich eine total süße Nachbarin. Und wir wohnten in so einer dörflichen Gegend. Wie alt warst du da und sie? Ja, ich war 12 und sie war 13, sie war ein Jahr älter. Ja, ja. Und die hieß Silke. Und die kenne ich ja nun heute noch und wir sehen uns ja ab und zu noch. Also diese Geschichte ist ja überhaupt nicht kompliziert. Also jedenfalls mein erstes Erlebnis, dass da nur was passiert bei mir und das war total anstrengend. Wir waren ja nicht aufgeklärt, also nicht richtig aufgeklärt. Also muss aber dazu sagen, meine Großeltern waren total katholisch und also Finger weg von irgendwelchen Sachen und keine Hand anlegen Gottes Willen. Aber irgendwann hast du mit Silke was? Nein, es war ganz ruhig. Ich habe erstmal mit mir selber. Ich war in meinem Zimmer, wir wohnten, wie gesagt, Haus an Haus, also unsere Häuser waren, wir waren Nachbarn. Und ich war alleine und meine Eltern waren weg. Ich weiß gar nicht mehr wohin, also auch egal. Jedenfalls war ich dann alleine und hab da irgendwie mit mir so ein bisschen was zu tun gehabt. Also ich habe festgestellt, dass da ein bisschen was läuft. Und hab mir ein bisschen da an meinem Lied gespielt und war in meinem Zimmer und war mir eigentlich sicher, dass niemand kommen kann. Meine Eltern sind nicht da. Aber unser Haus, muss ich dazu sagen, war immer offen. Also die Nachbarskinder konnten zu jeder Zeit reinkommen. Wir hatten einen Hintereingang. Da ging so eine ganz steile Steintreppe hoch und da konnte jeder reinkommen. Das wussten auch alle Nachbarskinder. Und ich war, wie gesagt, vollkommen mit mir beschäftigt und rechnete garantiert nicht und auch schlechtes Gewissen im Hinterkopf, um Gottes Willen, ja, hoffentlich kommt keiner und so. Und plötzlich geht meine Zimmertür auf und die Silke kommt rein. Lagst du ganz nackt da? Oder? Naja, sagen wir mal so, in der Lendengegend war ich entblößt und ich habe alles hochgerafft und die guckte mich an und was hast du denn da gemacht und so und hin und her und ja, was habe ich wohl schon gemacht und dann war ich auch ein bisschen sauer, dass er einfach nur kam, genau in der Situation. Naja, und irgendwie, wir mochten uns ja schon lange, wir kannten uns, wie gesagt, im Sandkasten und so. Und naja, und dann haben wir uns halt, also jedenfalls habe ich dann gesagt, dass ich, wie gesagt, habt ihr da irgendwas geguckt und so und ach, hör doch auf, du hast da was gemacht und so, das habe ich gesehen. Ist denn dann zwischen euch dadurch was erwachsen? Ist da was passiert zwischen euch? Ja, war schon Begierde da, wir mochten uns eigentlich immer schon. Aber jedenfalls, naja, ich habe dann gezeigt, nee, ich zeig dir das nicht, was ich hier gemacht habe. Wenn du mir nicht zeigst und so, dann ging das damit zeigen und zeig du mir und zeig ich dir. Naja, dann wurde das schon etwas freizügiger. Sie hat mir dann ihren Busen gezeigt. Da war ja schon ein bisschen was zu sehen. Und inzwischen war meine Hose fast beim Platzen. Und dann hat sie natürlich auch gesagt, dann möchte ich das auch mal sehen und so. Und dann hatten wir uns inzwischen schon fast ausgezogen. naja, und sie legte sich dann neben mir und so, und also ich war total fertig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hatte, glaube ich, auch einen spontanen Abgang. Ja, ja. Ich war fürchterlich aufgeregt. Ja. Mir zitterten alle Glieder. Und dann sind wir auch ganz dicht aneinander gerutscht, und dann durfte ich mir ihre Scheide angucken, ja, und ihr Geschlechtsteil, und sie hat dann meinen Penis angefasst, und ich war... Also mit 13 Jahren? Ja, ja, aber ich denke, nee, so fürchterlich früh entwickelt war ich sicherlich nicht. Das war sicherlich für sie, also sie war 13 und ich war 12. Ist denn dann daraus, das ist dann einmal passiert an dem einen Tag, ging es dann weiter die nächsten Wochen und Monate? Naja, du konntest ja, das war ja das Witz hier, man war ja nie aufgeklärt. Ich war fix und alle, irgendwelche Bücher vom Opa und hab mir dann Bücher genommen, weil ich hab ja meinen Penis an ihre Scheide gehalten. Also was ist denn? Was gehalten ist denn? Und hab mir dann die Bücher durchgelesen. Oh Gott, die kriegt ein Kind. Mhm. Ich war so fertig, ich hab mich dann hingesetzt. Aber sie bekam kein Kind. Nein, aber die Situation für mich war hochdramatisch. Natürlich, wenn man nicht richtig aufgeklärt ist, das ist ja auch das Schlimme, ja. Ich hab gedacht, die hat jetzt... Also Silke und diese Geschichte, das kam dir jetzt spontan in den Sinn zum Thema Pubertät. Wir wohnten, ja natürlich, wir hatten es ja genau in dieser Zeit erlebt. Und wir wohnen ja immer noch in dem Ort und wir sehen uns heute und wir müssen immer noch drüber lachen, weil Andreas, ich habe sie nach 14 Tagen gefragt, du, geht's dir gut und ist dir schlecht oder weil ich da irgendwas gelesen habe. Ja. Du? Was willst du denn jetzt? Du versprichst mir, wenn du Silke demnächst siehst, dass du ihr einen herzlichen Gruß von mir bestellst. Aber unbedingt. Unbedingt. Also Silke ist ein wunderschönes Mädchen. Glaube ich. Sie hat inzwischen auch schon zwei Kinder. Ich habe auch schon zwei Kinder. Wir kennen uns und wir freuen uns, dass wir uns sehen. Also es ist eine tolle Geschichte, die wir da erlebt haben. Andreas, danke für deinen Anruf. Alles klar. Bye. Tschüss. 1.31 Uhr. Mensch, jetzt wird es aber Zeit für eine kleine Pause. Musik. Freunde, unser Thema heute Nacht hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen bei Domian heißt Pubertät. Und ich möchte von euch eure schärfsten und abturnendsten Geschichten hören aus eurer Pubertät. Und ich würde sehr gerne, bisher haben wir nur Leute gehabt, die über 20 sind auf jeden Fall. Ich würde gerne mit ein paar reden, die gerade mittendrin sind, sofern ihr uns jetzt noch hört oder seht. Vielleicht so mit 15, 16 oder 17, das kann man ja auch noch sagen, dass man da in der Pubertät ist. Wie fühlt ihr euch denn? Was nervt euch im Moment? Seid ihr mit eurem Körper zufrieden? Welche Sexualität entwickelt sich bei euch und welche Probleme gibt es damit? Oder liebt ihr diese Zeit vielleicht sogar und würdet sagen, das ist das Beste, was mir bisher passieren konnte? Also wenn ihr Lust habt, mit mir darüber zu reden, 0130 29 11, Telefon kostenfrei, und ihr könnt natürlich auch mir das alles anonym erzählen. Oder wenn ihr faxen wollt, unter 0130 11 51 22. Bitte die Telefonnummer nicht vergessen, damit wir euch dann zurückrufen können. Wir haben zurückgerufen. Eddie, der ist 24 Jahre alt. Hallo. Hi. Ah, kannst du mich hören, wunderbar. Ja, sehr gut sogar. Ja, ich wollte nur vielleicht ganz kurz vorweg sagen, also ich bin jetzt auch über 20. Ja, sehen. Aber dafür habe ich auch eine relativ scharfe Geschichte, glaube ich. Na, leg los. Die Vorgeschichte dieses Anrufs ist eigentlich, ich habe letzte Woche diese Sendung über den Quickie gehört und musste bei dieser einen Geschichte, wo der eine mit einem Fansi schlafen hat, musste ich ein bisschen grinsen, weil mir sowas Ähnliches passiert ist, eigentlich umgekehrt. Wie umgekehrt? Also ich habe so in der Pubertät lange Zeit so eine Menge Spaß daran, mir so Frauenklamotten anzuziehen. Ja, in der Pubertät? Ja. Ah, ja. Hat sich inzwischen wieder längst versendet. Also ist kurios, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Aber, ja. Und die Sache war halt die, also hat mich eben immer ziemlich rattig gemacht. Ne? Also war für mich eine scharfe Sache. Ja. Ich finde solche Sachen immer noch scharf, aber ich ziehe sie halt nicht mehr an mir selber, ne? Sondern an Frauen halt. Mhm. Naja, und irgendwann weiß nicht, wo das Bedürfnis auch mal ein bisschen größer, mit jemandem darüber zu reden. Und ich hatte halt einen ziemlich guten Freund. Und das, ich weiß nicht, das war so 15, 16 war ich da. Also. Und da saß man so abends zusammen, weiß nicht, Bierchen, ne, redet man so. Ja, und mit Frauenbeziehungen ist auch nicht so einfach, ne? Und wo wir uns so gut verstehen, wäre doch klasse, wenn einer von uns eine Frau wäre, weißt du, so, dann ging das dann so. Und dann irgendwann bin ich da so ein bisschen draufgerückt. Und er so, ja, spitze und so, zeig doch mal, ne? Ich ja klar nach oben, da hat mich da aufgemotzt und. Woher hattest du denn die Klamotten? Ja, ich sag mal so, ursprünglich, das fängt natürlich an Mutters Kleiderschrank mal an. Ne? Ja, ja. Aber mit der Zeit hatte ich dann auch so die Traute, mir Sachen selber zu kaufen. Das ist ja auch in dem Alter schon damals. Ja, also irgendwann fing das dann an, erst erzählt man eine Geschichte und später geht man einfach in den Laden. Also es gab einen heißen Minirock oder sowas? Ja, also, ja gut, ich meine, da musste ich halt gucken, was ich so da hatte. Ne? Wie hast du dich denn dann zurecht gemacht dafür deinen Kumpel? Erinnerst du dich, ne? Muss ich selber jetzt mal schaffen, nachdem das war so, ja, so kurzes Kleidchen und, ich weiß nicht, so Jäckchen drüber und ein paar Hochhackige und so und... Strapse und ich weiß nicht was und geschminkt und Perücke und alles komplett, ne? Perücke hattest du auch? Ja, ja. Und ja, die hatte meine Mutter schon. Die war deine Mutter, ja. Und die Schuhe auch von der Mutter? Nee, die hatte ich selber. Die hast du selber. Hattest du die, kurze Zwischenfrage, in der Geschichte weiter erzählst? Ja, klar. Hattest du die Schuhe vor deiner Mutter versteckt? Ja, ja, ja. Da hat man so gelegen unter irgendwelchen Regalen, irgendwelche Bretter abgeschraubt und so. Ja, das war vorher immer total heimlich. Also, ja. So, jetzt aber weiter. Ja, okay. Kommst du aufgetakelt dann irgendwann runter? Ja, gut. Und er so, ja, war voll begeistert. Ja. So richtig umgeworfen. Und ich muss auch sagen, also, ich meine, wenn man mich heute sieht, würde man es wahrscheinlich nicht mehr glauben. Du sahst klasse aus. Damals sah ich, also ich bin nicht eitel, aber damals sah ich wirklich zu meinen Weißen aus. Ja. War klasse. Und ich glaub's dir auch so oft. Nee, wie gesagt, ich bin nicht eitel, aber ich denke, also ich habe mich ja selber gesehen. Ja. Jedenfalls, er so, ja, super. Und ich setze mich dann zu und wir hatten so Fernsehen laufen und irgendwie, also er wurde auch ein bisschen unsicher, ne? Und ich lief da also allmählich heiß, ne? Und irgendwie fing es an, na, wie findest du mich so und bla bla. Und, naja, das war jetzt sozusagen das erste Mal, wo, also, dann ging, also, ja, ich finde dich ganz toll und so, setze ich mich so ein bisschen neben ihn und irgendwann dachte ich so, küss mich du nah, ne? Und da haben wir so ein bisschen gefummelt, im Grunde recht harmlos. Und dann, irgendwann ist er dann gegangen und dann bei der nächsten Gelegenheit, wo ich dann sturmfreie Bude hatte, dann hatte ich mich dann noch mal richtig vorbereitet und hat mir noch richtig scharfe Klamotten angeschafft. Da haben wir uns dann wieder getroffen und nach einer kurzen Aufwärmphase, dann waren wir auch noch irgendwie zusammen draußen und so, es war auch richtig scharf. Und dann sind wir wieder zu Hause gewesen und haben dann da, also auch, das ging bis zum verschärften Petting, würde ich mal sagen. Aha, aha. Und ich meine, Quickie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist, man läuft natürlich auch schon ein bisschen auf einer improvisierten Basis. Deswegen musste ich da letzte Woche so ein bisschen grinsen. Ist klar. So ein bisschen, ist das dann so gewachsen zwischen euch beiden oder ging da der Impuls mehr von dir aus oder von ihm? Nein, also ich habe ihn angemacht. Du hast ihn angemacht. Er hat sich dann verführen lassen. Im doppelten Sinne natürlich. Aha, also das war eine ganz klare Verführungssituation. Ja. Er ist bis heute nicht schwul, war es auch damals nicht. Ich war es auch zu keinem Zeitpunkt. Ich fand ihn eigentlich auch nie attraktiv. Es war nur in der Situation einfach eine scharfe Sache. Es war ein Spiel. Ja, klar. Ja, ja, das ist ja irre. Und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit, hat sich das dann wieder, wie gesagt, gerade versendet, die ganze Geschichte. Ja, das ging dann irgendwie, ich meine, irgendwann war es dann auch körperlich nicht mehr so gut machbar. Dann wuchs man noch ein bisschen, kriegt man Muskeln und ich weiß nicht was, so im Alter. Und also spätestens, als ich dann so zum Bund kam, hatte sich das dann mehr, ich meine jetzt nicht wegen des Bundes an sich, aber das war einfach jetzt altersmäßig. Wer weiß, wie viele Männer du hättest da verführen können beim Bund? Ja, nur aber da hätte ich wahrscheinlich nicht mehr die Voraussetzungen gehabt. Da hätte ich gegen die meisten Frauen nicht mehr anstehen können. Ja. Also mit 16 oder mit 15 oder so ging das. Hat dich das dann damals so identitätsmäßig ein bisschen umgehauen, dass du nun mit deinem Freund da rumgeknutscht hast und noch heißere Sachen gemacht hast? Also währenddessen war ich völlig out of control. Währenddessen ist klar, aber hinterher, also nach der Nacht vielleicht. Ich muss sagen, also ich habe das mich bemüht, so ein bisschen diese Bedenken zu verdrängen, weil ich dachte, okay, es war ein Spiel und es wurde keiner zu was gezwungen und irgendwo, ich hatte mich natürlich mit dieser ganzen Klamottenfrage auch schon ein bisschen auseinandergesetzt, da hat man natürlich auch am Anfang total die Gewissensbisse und denkt, mein Gott, was mache ich hier, ich bin krank. Klar, ja. Und, aber dann mit der Zeit kriegt man da sich selbst gegenüber ein dickes Fell, bei mir ging das vielleicht ein bisschen schneller, weil es bei mir irgendwann auch wieder verschwunden ist, weil dann bei denen es länger läuft oder ewig oder so, dann ist es vielleicht noch was anderes. Aber dann irgendwann sagt man wirklich, wenn man wirklich scharf drauf ist, sagt man scheiß drauf. Ne? Klar, ja, sicher. Komm her. Also, schöne Erinnerung, ne? Ja, also meine Pubertät verlief an so, also das ist jetzt natürlich jetzt so das Special. Ne? Ja, das Special. Die Pubertät selber verlief bei mir also extrem unkompliziert eigentlich. Ja. Wobei ich dann auch sagen muss, ich hatte mit Frauen erst sehr spät zu tun. Also ich hatte da so eine, hier und da mal so eine Woche lang so eine, an, willst du mit mir gehen, weißt du? Und dann, aber irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe sehr viel Sport dann auch gemacht und so und hab das alles ausgeschwitzt. Also die beste Geschichte haben wir gehört. Und dafür danke ich dir. Ja, darf ich eben noch eine Empfehlung an alle Pubertierenden aussprechen? Bitte. Liebe Leute, die Sache ist die, also ich, das erste Mal, dass ich wirklich voll und ganz mit einer Frau geschlafen habe, ist das noch gar nicht so lange her, da war ich auch schon in den 20ern. Ja. Und es muss natürlich nicht so spät sein, aber ich möchte doch dringend die Empfehlung aussprechen, sich nicht damit zu hetzen. Ich hatte auf diese Weise, ich habe mit einer Frau geschlafen, die war schon gut in den 20ern, aber immer noch sehr, also wirklich top und... Wunderbarer Ratschlag, finde ich gut. Und mit der hatte ich ja wirklich die beste Nacht meines Lebens bisher und das würde ich nur allen Leuten nahelegen, da hat man mehr Spaß, wenn man reifer ist. Ich habe schon die wahnsinnigsten Sachen gehört, dass Leute mit 22 in Torschusspanik geraten, weil sie sagen, ich habe noch keinen Sex gehabt. Da hatte ich nie Probleme, aber ich habe mich an die Frau so ein bisschen rangemacht und die hatte wahnsinnig Erfahrungen, es war so super scharf, also allerexquisit. Ich danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Domian, bleib dabei. Tschüss. Ciao. Katrin, 27. Katrin. Ja, hallo. Ja, Katrin, ich guck mal gerade, wir hatten erst eine Frau heute. Ja. Du bist die zweite Frau. Ja. Und du erzählst uns jetzt aus deiner Pubertät irgendwas. Ja, also mit 14 fing ich an, mich für eine Boygroup zu interessieren. Also nicht eine Boygroup. Wie hieß sie, die Boygroup? Modern Talking. Wie? Modern Talking. Modern Talking. Mit dem schönen Thomas Anders. Nein, den nicht, den anderen. Den Dieter Bohlen. Jawohl. Ja, aber das waren ja, beide waren das ja, ne? Ja, meine Freundin hatte den einen und ich den anderen. Ah. Also wir hatten uns die geteilt. Ja, und also so für Jungs hatte ich mich damals noch nicht so interessiert. Aber für Modern Talking. Ja, das war die Gruppe für uns, ne? Also wir haben uns Briefe geschrieben. Ja, you're my heart, you're my soul, da, da, da, da. Ja, so ist es, ja. Ja, das war hier verrufen bei uns. Also wenn die mal kamen in der Disco, dann stürmten alle von der Disco, nur wir beide waren auf der Tanzfläche. Ich meine, das war hier Wahnsinn, ne? Also ich komme aus der ehemaligen DDR und da war das natürlich Wahnsinn. Ja, für uns klar. Jedenfalls. Ja, sicher. Ne? Bist du denn, seid ihr damals auch an Fotos gekommen von den Jungs? Ja, natürlich, aber eben nur abfotografiert. Ne? Ja. Oder Originalposter aus der Bravo zum Beispiel, da haben wir ordentlich Geld hinlegen müssen. Ja, hattest du denn ein paar schöne Fotos für deinen... Ja. Hattest du? Ja, so 1000 Mark an der Wand hatte ich wohl. 1000 Mark? Du hast 1000 Mark für die Fotos ausgegeben? Ja, so das in den Jahren kam das zusammen. Die sind dann quasi auf dem Schwarzmarkt gehandelt worden? Ja, genau. Das ist ja auch verrückt, ne? Das muss man sich heute mal vorstellen, dass das ja, also wenn ich jetzt drüber denke, also unmöglich, ne? Aber so, dann warst du richtig groß verknallt in Dieter Bohlen. Jawohl. Das war dein Pubertätsschwarm. Das ist mein Traummann gewesen, ja. Wie lange? Wenn ich jetzt sehe, dann muss ich lachen drüber, aber naja. Also warst du nicht doch ein bisschen eifersüchtig auf Verona Feldbusch damals? Die war da noch nicht. Nee, damals, nee, da war die noch nicht, aber als das dann... War verheiratet glücklich und da war das noch nicht. Wie lange bist du denn den beiden treu geblieben? Also ich bin immer noch, also ich höre die Musik immer noch. Ja, aber irgendwann trat er sicher auch mal ein anderer. Bis 17. Bis 17? Ja. Ja. Wir haben die ja nie zu Gesicht bekommen, das war ja so ein Traum. Ja. Also hier waren die ja nie und... War das sogar so, das höre ich auch öfter, das habe ich oft gehört schon von Mädels, die so auf Boygroups stehen, dass die sich gar nicht in ich sage es mal, in reale Jungs verlieben wollen und können, weil die diesen, ich sag's jetzt mal, Wahn im Kopf haben. Das war ganz schlimm, ja. War das bei dir auch so? Ja, und mein Man vergleicht Freund dann immer. Sah auch so ähnlich aus, ne? Also der war blond, groß, blauäugig, ne? Mhm. Und das musste sein, ne? Mhm. Ja, ja, also es war Wahnsinn. Bloß jetzt muss ich sagen, wo wir den das erste Mal nach der Wende jetzt gesehen haben, da war das aus mit Mar, weil dieser Traum war nicht mehr da. Ja, ja. Ne, also diese Mar konnten wir sie sehen und dann war das gar nicht mehr so schön. Ja, also diese Träumen, also wir haben ja nur geträumt, meine Freundin und ich. Ja. Ne? Er war entzaubert, ne? Ja. Ja, das war nicht mehr so, also heutzutage kann man ja überall hingehen, die Bands angucken und dann fertig. So waren nur im Fernsehen, auf Bildern. Ja. Und im Radio halt, ne? Jetzt bist du Modern Talking Fachfrau und Dieter Bohlen Fachfrau. Würde ich dich gar nicht so fragen, wo du an der Strippe bist. Wie hast du denn überhaupt dieses ganze Theater der Scheidung und des öffentlichen Wäschewaschens da beurteilt zwischen Feldbusch, Verona Feldbusch und ihm? Ja, da ist das ja nur vorbei schon gewesen. Ja. Also ich finde es albern. Findest du es albern? Wie findest du denn? Wie fandst du sie? Die Verona? Hm? Naja, wollen wir nicht weiter drüber sprechen? Reden ne? kann sie nicht. Genauso wenig wie ich, aber macht ja nichts. Ja, du hast das schon ziemlich gut gemacht jetzt. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Jawohl. Gibt es denn im Moment noch eine aktuelle Band, die du auch sehr verehrst? Nö, also mit Band nicht. Also bei mir hat das ja mit Modern Talking aufgehört, als ich meinen ersten Freund kennengelernt habe. Oder, naja, oder meinen ersten Sex hatte, sagen wir es so. Ja. Da hat es aufgehört. Ich hoffe, dass du beim ersten Sex mit deinem Freund nicht an die Tabulen gedacht hast. Ich habe gar nichts gedacht. Naja, das Letzte. Meine Liebe, alles Gute. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Karin, 44 Jahre alt. Hallo. Ja, Karin. Ja, meine Pubertät liegt schon etwas leider zurück. Ich sehe es schon am Alter. Naja, so 30 Jahre circa. Ja, ja. Aber das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Warum? Ich bin von Geburt an behindert. Was für eine Behinderung hast du? Ich habe eine Spina Bifida, das sind die Kinder, die mit dem offenen Rücken geboren werden. Oh, weia, ja. Ich kann allerdings laufen. Mhm. Und weißt du, wenn deine Freundinnen, die immer so um dich rum waren, wenn wir alle so erkannt haben, dass es also zwei verschiedene Menschen auf der Welt gibt und dass dann irgendwann eine andere Interesse gegenüber dem anderen Geschlecht da ist und deine Freundinnen ziehen los mit dem ersten Freund, dann saß ich natürlich zu Hause. Ja, ja. Weil die Jungs waren ja auch in der Pubertät und da vergreift sich ja niemand an einem Behinderten. Mhm. Wie war denn, du sagtest, dass du laufen kannst. Konntest du damals auch laufen? Ja, ja. Wie machte sich denn im Alltag deine Behinderung dann bemerkbar? Ja, man sieht halt schon, dass ich gehbehindert bin. Ja. Aber, naja, auf jeden Fall. Ich muss das mal fragen, weil ich das nicht genau darüber nicht informiert bin. Du bist mit einem offenen Rücken geboren worden. Ja. Hat man das dann operiert? Ja, ja, das musste man sofort operieren. Und das ist alles verwachsen? Ja, ja. Und zurück bleibt eine Geh- und Bewegungsbehinderung, kann man ja, das sagen? Ja, nee, da war noch mehr Behinderung dabei. Nämlich? Ich habe also noch dabei gehabt, eine Blasen- und Mastdarmlähmung, das heißt, ich konnte also den Urin nicht halten und auch den Stuhl, wenn ich musste, konnte ich auch den Stuhlgang nicht halten. Ja, hat sich das denn bis heute reguliert oder ist das nach wie vor noch so? Ja, mit der Blase, das hat sich also voriges Jahr erledigt. Ich habe keine Blase mehr, ich hatte voriges Jahr Krebs und die Blase ist entfernt worden. Mhm. Ich habe also eine sogenannte Ersatzblase jetzt. Ja. Ja, und dadurch, dass die alte, die ja nicht gehalten hat, wollen wir mal so sagen, raus ist, ist meine neue Blase Kontinent jetzt, also die ist dicht. Die ist dicht, ja. Das ist so Ironie des Schicksals. Das waren aber dann die Probleme, mit denen du dich als Jugendlicher auch umgeschlagen hast. Ja, und das war halt immer die Frage, die dann halt hochkam, warum ich? Warum bin ich behindert? Mhm. Was? Ich habe doch keinem Menschen was getan. Mhm. Ich meine, du bist ja noch ein bisschen naiv in dem Alter. Mhm, klar, ja. Hast du denn einen guten Rückhalt so im Elternhaus gehabt? Nee, ich habe dann immer nachts in meinem Kissen geweint. Mhm. Mhm. Weil meine Eltern, die sind noch auch so vom Gefühl her, wir konnten also so über Gefühle noch nie reden, meine Eltern. Ja. So, dann war das immer so, dass deine Freundin irgendwann dann mit den Jungs ausging, in die Disco ging oder weiß ich wohin. Und du saßt allein zu Hause mit der Gewissheit, mich will ja eh keiner haben. Ja, richtig. Und ich meine, ich hatte mich ja nur auch verliebt. Mhm. Hattest du dann? Ja, klar. Ja, und wie entwickelte sich das weiter? Ja, gar nicht. Gar nicht. Hast du das heißt, ich hatte mich dann irgendwann mal in einen Jungen verliebt, der ist auch so alt wie ich. Mhm. Da war ich dann aber, also massiv war ich in dem verliebt und dem habe ich auch mal sogar einen Brief geschrieben, habe ihm das alles gestanden. Ja. Der hat auch mit mir dann darüber gesprochen, aber ich wusste ja auch, dass der zwischenzeitlich eine Freundin hatte und gut, das war dann erledigt. Was hat er dir denn dann gesagt? Hat er gesagt, ich möchte dich nicht, weil du behindert bist? Nein. Das hat er nicht gesagt. Nein, das war, in dem Alter kannst du darüber nicht reden, da bist du selber noch so zu. Also der hat dann halt gesagt, also du hör mal, es tut mir leid, aber ich habe eine Freundin und aber nie jetzt gesagt, du hör mal, ich will dich nicht, weil du behindert bist. Ja, ja. Nun kommen in dem Alter natürlich die ersten auch sexuellen Gefühle und Sehnsüchte auf. Wie bist du damit umgegangen? Ja, das erste Mal nicht viel, ne? Mhm. Und ich hatte allerdings meinen ersten Geschlechtsverkehr mit 18. Und wie hat sich das ergeben? Ja, das war während meiner Lehrzeit. Ich habe in einem sogenannten Reha-Zentrum gelernt. Mhm. Und da war ein junger Mann, der war 5 Jahre älter als ich. Mhm. Ja, und wir hatten uns dann miteinander verliebt. Mhm. Ja, und da hat sich das dann ergeben. Dann muss das ja nach diesen vielen Jahren des Traurigseins und der Sehnsüchte eine ganz tolle Sache gewesen sein. Nee, das war überhaupt keine tolle Sache. War keine tolle, warum nicht? Wenn ihr gegenseitig ineinander verliebt wart? Nee, das war nicht so. Also ich empfand es nicht so schön. Mhm. Gab es denn dann irgendwann für dich mal ein Erlebnis, was wirklich dann für dich befriedigend und schön war? Ja doch, ich hatte dann, naja gut, ich meine, in zunehmendem Alter ist es ja dann mit den Herren so, entweder sie sind besetzt oder so. Mhm. Ich hatte also dann, wie ich dann zu 22 war, hatte ich dann über lange Zeit ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Mhm. Mhm. Und das ist dann irgendwie ganz ziemlich schlimm zu Ende gegangen. Ich wurde dann mit 33 schwanger, habe aber das Kind nicht bekommen. Mhm. Und ja, also für diesen Mann wäre ich damals durchs Feuer gegangen. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass er dich auch liebt? Ja, mhm. ja, also zumindest, dass er mich gern hat. Mhm. Natürlich mit der Zeit, muss ich heute sagen, hat er dann irgendwann meine Gefühle ausgenutzt. Mhm. Aber um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, das kam dann sehr spät erst für dich, ne? Ja. Diese Erfahrung, geliebt zu werden oder begehrt zu werden, auch von jemandem. Mhm. Ich meine, gut, irgendwann kam für mich dann ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, diese Frage, warum bin ich behindert, warum ich? Dann kriegst du ja keine Antwort. Mhm, ja. Das ist so Ende Fakt. Mhm, ja. Mhm. Und ich bin dann später auf den Punkt gekommen, dass ich mir auch heute sage, gut, jeder von uns hat seine Fehler und Ecken und Kanten. Mhm. Ein Teil meiner Fehler sieht man. Ja. Aber es gibt Menschen unter uns, denen siehst du nichts an und die haben weitaus größere Fehler. Mhm. Und da kann ich wirklich manchmal nur schmunzeln. Ja. Das ist eine sehr schöne Sichtweise. Und ich kann dir sagen, ich habe 23 Jahre im Krankenhaus an der Rezeption gearbeitet. Mhm. Und ich kann dir sagen, unser Herrgott hat einen sehr, sehr großen Tiergarten. Ja. Und da lieber habe ich meine Gehbehinderung und das eine oder andere, damit kann ich leben, damit musste ich leben, damit bin ich groß geworden. Aber wenn ich so manche wirklich, sag mal, im Anführungszeichen Gesunde sehe, oha, da kann ich also... Da habe ich lieber meine Behinderung. Liebe Karin, schön, dass du durchgekommen bist. Ja. Und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ich danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Marc. Ja, hallo. 27. Ja, 27 Jahre alt. Ja. Jetzt legen wir mal los in Sachen Pubertät. Ja, meine Pubertät ist eigentlich bis zu meinem Zeitpunkt, zu meinem 13. Lebensjahr eigentlich relativ normal verlaufen, bis ich mit meinen Eltern nach Spanien in Urlaub gefahren bin. Im Alter von 13 Jahren? Ja, im Alter von 13 Jahren. Seid ihr nach Spanien gefahren? Ja, wir sind vorher schon nach Spanien gefahren. Na gut, aber dann, ja, und was ist da passiert? Ja, und mein 13-jähriges junges Leben, das hat dahin mal was ganz anderes erfahren, wo ich vorher gar nicht wusste, dass es das gibt. Nämlich? Weil ich mich für Sport interessiert habe und für Leichtathletik und was alles so dazugehört, aber nie für Frauen. Mhm. Und ja, und da haben wir eine Spanierin kennengelernt, die konnte ein bisschen Englisch. Ja. Und mein Englisch hat auch noch gereicht da dafür. Und die hatte eine Freundin mit dabei. Mhm. Und die Freundin, die konnte kein Wort Englisch und kein Wort Französisch und gar nichts. Und da meinte eben diese andere Freundin so ganz cool, das wäre was für dich oder ich wäre was für sie. Ja. Und wie alt waren denn diese Frauen? Ja, sie sind, das ging dann einfach so weit, dass sie gesagt hat, jetzt pass auf, jetzt gehst du mit der mal runter an den Strand. Mhm. Und ich bin mit ihr runter an den Strand und dann wusste ich gar nicht mehr, was los war. Wie alt war die denn? Ja, die war, ich glaube, 17 oder 18. Mhm. 18 Jahre alt. So, dann ist die 18-jährige Spanierin mit dir... Die hat mich am Strand verführt. Da gibt es doch dieses wunderbare Lied von Peter Maffay, ne? Ja, genau. Ja, das bist du also, er besingt deine Geschichte. Ja, so ungefähr. Wobei ja. Derjenige gerade 16 Jahre war, ne? Ja, so. Dann, und ich war halt 13. Und du wurdest dann zum Mann gemacht an einem spanischen Strand. Richtig. Hat es dir gefallen? Es war sehr, sehr komisch. Zumal sie wusste, was sie wollte und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah oder was auf mich zukommt. Und sie hat einfach das genommen, was sie wollte. Mhm. Und ich war, ich war erstmal richtig geschockt. Ja. Und aber so die Woche drauf war ich dann hellauf begeistert. Und gab es dann noch einen weiteren Kontakt zwischen dir und diesem Mädel oder der Frau? Nie wieder. Ich habe sie nie wieder in meinem ganzen Leben gesehen. Diese Frau hat dich entjungfert. Richtig. Ne? Im Alter von 13 Jahren in Spanien. Genau. Jetzt wirst du immer daran denken, wenn du nach Spanien fährst. Natürlich. Vor allen Dingen, ich habe sie dann mal auf so einer spanischen Reiterschule gesehen. Aha. Sie saß auf so einem richtig schönen weißen spanischen Schimmel mit diesen tollen Rüschen. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie man das nennt, Blusen. Ja. Und mit diesen Mokassins, so mit diesen Reithosen. Und ja. Und die war so erhaben und schön. Ja. Sie war Das ja, ist ja wie ein Bild, ne? Wie ein, richtig, ein genau, wie ein typisch spanisches Bild. Hat sie es denn dann am Strand damals, hat sie es denn behutsam und einfühlsam gemacht? Oder ging es rapzapp? Nein, nicht mal. Es ging los mit Küssen und mit ein bisschen unserem T-Shirt fahren und dann ging es immer weiter und es hat sich einfach gesteigert und gesteigert und gesteigert und irgendwann, ja, es warst war, du im siebten Himmel. Ja, es ging nicht mehr anders. Lieber Marc, wir machen Schluss, weil die Leitung ist irgendwie ein bisschen komisch gestört. Aber du hast das Wichtigste erzählt, darauf kommt es an. Alles klar. Danke für deinen Anruf. Ich wünsche dir was. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit dem Markus und er ist 21. Ja, hallo Domian. Hi Markus. Und zwar geht's bei mir drum, meine Pubertät, ich war in der Grundschule und habe da Klassenkameraden gehabt, 10 Stück an der Zahl. Ja. Und die waren alle irgendwie so, also ich wusste vorher schon, dass ich schwule Neigungen hatte. In dem Alter, im Alter von? 13 war das. 13. Halb 13, ja. Mhm. Dass ihr das also früh wisst. Ich bin immer baff, wenn die Leute das erzählen. Aber ja. Nur gut, das war bei dir so. Und da wollten Schulkameraden eigentlich immer so die Hetero-Pornos gucken. Mhm. Ich habe mich schon immer gedrückt drum, weil ich schon Angst hatte, dass ich sie dann vielleicht irgendwie zu was verleite, was sie nicht wollen. Mhm. Und eventuell schwul werden. Tja, irgendwann bin ich halt mal mitgegangen, habe das Ganze mal mit angeguckt und hat das so angefangen, dass wir uns gegenseitig eine Runde geholt haben, wer den größten hat und so Sachen da. Wie viele Jungs waren das? Das waren im Anfang so 4, 5 und das sind dann eigentlich 10 Stück waren wir dann irgendwann. Ja. Und es ging eigentlich dann irgendwann so weit, dass man jemand ausprobieren wollte, wie man bläst oder wenn man dann aktiv oder passiv dann irgendwie, dass man sich gegenseitig dann gerammelt hat und so ging es eigentlich bei uns ab. Ja, also das war quasi so ein Experimentierlabor, was ihr da hattet. Klar, weil jeder wollte irgendwie wissen, was kann ich mit mir anfangen oder was kann ich, was gibt's da alles? Die anderen Jungs waren heterosexuell und sind wahrscheinlich auch geblieben. Also, was ich jetzt weiß von Klasse war es so, dass jetzt einer noch schwul ist und einer bi und die anderen sind aber heterosexuell. Ja, und für dich war es dann, und für den anderen auch, und für dich war das dann eine ganz tolle Sache, ne? Und gut, ja. Ich habe halt immer Angst gehabt, dass ich halt irgendwie dann so viel mitgemacht habe und irgendwie, dass ich dann doch verleitet habe oder irgendwie sie aufs andere Ufer rübergeschwenkt hätte. So waren meine Gedanken immer. Ja, also du hast Sorge gehabt, dass du sie quasi dann schwul machst durch dein Verhalten. Genau. Hast du denn, war diese Sorge stärker als dein Genuss, dieses dann halt auch alles mit den Jungs da zusammen machen zu können? Am Anfang ja, aber dann habe ich gedacht, die wollten das ja alle immer und ich war der Letzte, wo mitgemacht hat immer und ich habe dann gedacht, eigentlich ist Blödsinn, das ist einfach mal mitlernen. Wie lange habt ihr diese Porno-Orgien da gefeiert? Diese Jahre? 3,5 Jahre. Eigentlich. 3,5 Jahre, da warst du aber schon ganz schön alter, ne? 16. Ja doch, wir haben auch dann noch, so abends dann zu zweit dann nur so in der Schulaula, in der Pause oder so, also überall in der Schule und wir haben dann Abschlussfahrt gehabt, 2 Wochen Dolomiten. Und da ging es einfach auch rund, jeder mit jedem. Und da war noch eine Heilbronner-Klasse dabei. Da haben wir dann noch ein paar Jungs gefunden, wo wir mitgemacht haben. Ach. Also es war schon ziemlich krass. Also war das nicht, ich dachte gerade erst, das wäre so eine Art Geheimbund gewesen, dass das niemals herausgesickert wäre, was ihr da gemacht habt. Aber wenn da noch andere hinzugekommen sind, ist das ja schon auch ungewöhnlich. Ja, es waren die Abschlussfahrten, die Heilbronner-Klasse waren über uns auf dem Stock und irgendwie beim Duschen haben die da mal geguckt. Und dann haben sie 2, 3 Stück mehr geguckt und dann haben wir die einfach überredet und haben sie mitgemacht. Mhm. Wieso kam es dann irgendwann zu dem Bruch und zum Ende? Warum? Nun, weil ich weggezogen bin nach Mannheim und irgendwie ist dann das Ganze sonst auseinandergegangen irgendwo. Ich habe noch einen Schulkameraden, der sucht mich laufend und geht auch immer zu der Mutter und fragt, wo ich hingezogen bin oder ruft da laufend an, dann will er vorbeikommen, will er immer Sex haben. Mhm. Hat zwar eine Freundin und will jetzt heiraten, aber... Ich kann mir vorstellen, dass das einigen von den Jungs doch auch erheblich peinlich mittlerweile ist, ne, was sie da gemacht haben. Also wenn ich es sehe auf Weinfest oder so, dann sagen sie zwar Hallo, wird gequatscht noch, aber das ist kein Thema mehr. Ja, ja, jeder denkt dran und jeder verdrängt es wahrscheinlich dann auch. Ja, und das ist ziemlich peinlich, das merkt man dann auch, wenn die Freunde dabei sind und dann haben sie immer Angst, dass ich vielleicht was sage oder so, oder eine Anspielung mache. Aber dann hast du in deiner Pubertätszeit ja eine sehr intensive sexuelle Erfahrung auch gehabt, ständig, ne? Klar, das war eigentlich, wir hatten 5, 6 Mal die Woche. Haben wir irgendwie 5, 6 Mal die Woche? Ja, also ja. Fast jeden Tag Sex? Ja, oder sogar in der Schule so 3, 4 Mal am Tag oder so. Also war ziemlich heftig. Das ist ja Wahnsinn. Also bist du sehr sexualisiert worden in der Zeit. Ja. Und wie lebst du heute? Heute lebe ich in der Beziehung. Und schön treu und brav? Ja. Und keine Orgien mit anderen Männern? Nee. So muss das auch sein. Lieber Markus, alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das war interessant, was ihr mir da also erzählt habt. Zum Thema Pubertät. Vielen Dank fürs Anrufen, fürs Mitmachen, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. In der Technik war Christoph Hudelmeier. Morgen ist Mittwoch und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind wir bekanntlich ja ganz offen wieder für alle eure Themen, die ihr hier gerne besprechen möchtet. Wir sind um 1 bei 1 live im Radio wieder da und hier im WDR Fernsehen und ihr könnt ab 0 Uhr schon anrufen. Da sind alle Leitungen geschaltet, 0130 92 11, die Telefonleitung und die Faxleitung 0130 11 51 22. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.